bis heute nicht aus den Weihnachtsprogrammen wegzudenken. Ihr Leitle freut euch alle. Ihr Leitle freut euch alle. Sagt aus, wie's draußen Kreibele schneit. De Weihnachtszeit ist komme, vor Gast all Zank und Streit. O selige Zeit, o Weihnachtszeit, du bringst uns wieder Frieden, machst unser Herz voll Lust und Freit. O selige Weihnachtszeit. Mit Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Erinnerungen an das Weihnachtsprogramm der DDR. Ein Höhepunkt, die Serenade bei Kerzenschein mit Dagmar Friedrich. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, in welcher Stimmung Sie an diesem besonderen Abend sind. Das wird sicherlich in jedem Falle sehr unterschiedlich sein. Mancher wird heiter, andere werden nachdenklich und besinnlich sein. Viele werden glücklich und mancher wird einsam sein. Aber wie auch immer, Sie haben diese Sendung eingeschaltet und können offensichtlich, genau wie ich, zu dieser Stunde auf diese Musik nicht verzichten. Also entspannen und genießen Sie. Schon Stendhal sagt in seinem Buch über die Liebe, der Grad der Spannung, mit der die Gehörnerven auf jeden Ton horchen, erklärt hinreichend die sinnliche Seite des Genusses an der Musik. Mit Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Gerhard Neef ins Spielzeugland Sonneberg. Spieltiere gehörten nämlich von jeher zur Tradition der Sonneberger Spielzeugmacher. Anfang waren sie aus Papiermaché gefertigt, wie auch die ersten Puppen. Später wurden sie mit Stoff überzogen und heute sind es gestopfte Tiere. Ob nun beim Einschlafen als Kuscheltier oder Seelentröster, einen solchen Spielgefährten braucht sicher ein jedes Kind. Und die Sonneberger haben in der Zwischenzeit einen ganzen Tierpark von Plüschtieren. Genauer gesagt, einen Spielzeugformgestalter wie Frau Maria Steiner, die mit ihren Kolleginnen schon viele Plüschtiere entworfen hat. Wie viele sind es denn in Ihrem Leben schon, die Sie entwickelt haben, solche wunderschönen Kuscheltiere? In meiner langjährigen Tätigkeit sind das schon mehrere hundert gewesen. Genaue Anzahl kann man da gar nicht feststellen. Ja. Und überall haben die Kinder Freude an ihren Tieren. Nehmen wir mal zum Beispiel ein Pferd, wie im Hintergrund. Wie gehen Sie an die Entwicklung eines solchen Pferdes? Holen Sie sich die Anregung aus der Natur oder aus Fotos? Ja, wir richten uns nach der Natur und holen uns auch Anregungen aus der Literatur, Fotos und Bilderbüchern. Ja. Und alles, die Mischung daraus, da entsteht dann meistens ein. Und Sie müssen bitte den Geschmack der Kinder kennen und die Neigung der Kinder, ne? Ja, die der Trend ist ja für die Kinder ist ja ein weiches Kuscheltier, das sie mit zum Schlafen nehmen können und das sich anschmiegt. Und bevor es zum weichen Kuscheltier kommt, geht es allerdings über den harten Weg, eine Schablone zu machen. Das ist hier eine Schablone, wohl auch vom Pferd, ja? Ja, das ist eine Pferdeschablone. Wie viele Teile gehören denn, um Gottes Willen, dazu? Das ist ja eine ganze Menge. Ja, in diesem Fall sind es 20 Stück, circa, bei anderen Tieren circa 15 Stück. Also wie ein Schnittmuster, die Einzelteile werden dann aus dem Material so zusammengesetzt und ergeben dieses Pferd. Das ist es zum Beispiel, ja? Ja. Aus 20 Einzelteilen bestehen. Die einzelnen Teile müssen dann zusammengenäht werden. Aha. Was spukt denn jetzt schon wieder in Ihrem Kopf, um Tiere zu entwickeln? Ich bin zurzeit an einer Katzenserie. Die Siamkatze habe ich schon fertiggestellt. Ja. Das ist eine sitzende Siamkatze. Steht hier. Die hole ich gleich mal. Die stelle ich zu Ihren Rechten. Ja, und die möchte ich dann auch noch in einer anderen Stellung machen, liegend dann. Und ich möchte die dann ganz weich stopfen. Bei den Sitzenden muss man dann immer noch etwas mehr Füllung eingeben. Mhm. Liegend kann man dann ganz weich halten. Sie und Ihre Mitarbeiterin sorgen also dafür, dass der Tierpark von Blüte immer wieder neuen Zuwachs bekommt. Ja. Mhm. Und wenn ich Ihnen dafür danke, das wäre müßig. Sicher danken Ihnen, Frau Steiner, und Ihren Kollegen viele Tausende und Abertausende Kinder in unserem Lande. Denke schon. Mit Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Festlich strahlen Kerzen in allen Herzen vergehen. Komm her heut und weh. Ein einziger Wunsch stellt sich ein, möcht's auf Erden Frieden nimmer sein. Festlich strahlen Kerzen in allen Herzen vergehen, Kummer, Freud und Wehe. Und ein einziger Wunsch stellt sich ein, möcht's auf Erden Frieden nimmer sein. Erinnerungen an das Weihnachtsprogramm der DDR. Ein Höhepunkt, die Serenade bei Kerzenschein mit Dagmar Friedrich. Meine Damen und Herren, nach dieser musikalischen Begrüßung möchte ich Sie nun auch ganz persönlich auf das Herzlichste zur Serenade bei Kerzenschein willkommen heißen. Diese Feiertage sind ja nicht nur sehr schön und unterhaltsam, sie sind ja auch ziemlich anstrengend, zumindest für die Hausfrauen, habe ich recht? Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sie sich jetzt auf eine festliche halbe Stunde freuen. auf populäre Musik, immergrün wie der Tannenbaum neben ihrem Bildschirm. Mit Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Beschwerte Lachen, meine frohe Kinderzeit. Der Schnee vor unserem Fenster, er fiel damals so wie heut. Weihnachten bei uns, wie oft hab ich es dir erzählt? Als wenn dieselben Sterne funkeln hoch am Himmel zählt. Weihnachten bei uns, komm, lass uns auf die Reise gehen. Die Bilder der Erinnerung sind immer wieder schön. Unser Tannenbaum im Garten, die Lieder im Advent. Weihnachten bei uns, wie man es kennt. Nicht allzu groß, doch wie alle Kinder ließ uns dann der Weihnachtsmann nicht los. Seine Märchen und Geschichten klingen heute noch im Ohr. Wir liefen ihm entgegen, hielt sein Schlitten vor dem Tor. Weihnachten bei uns, wie oft hab ich es dir erzählt? Als wenn dieselben Sterne funkeln hoch am Himmel zählt. Weihnachten bei uns, komm, lass uns auf die Reise gehen. Die Bilder der Erinnerung sind immer wieder schön. Unser Tannenbaum im Garten, die Liebe im Advent. Weihnachten bei uns, wie man es kennt. Ja, Weihnachten bei uns, wie man es kennt. Und ich grüße alle Hörer von DDR 1. Oh, es sein. Weihnachtsprogramm der DDR. Ein Höhepunkt, die Serenade bei Kerzenschein mit Dagmar Frederik. Mit großer internationaler Anerkennung produzieren in Prag viele Instrumentalsolisten eine Langspielplatte nach der anderen. Allen voran Felix Slovacek und Jiří Malásek. Für uns eine große Freude, denn Amiga hat diese Aufnahmen übernommen. Wir präsentieren ihn jetzt, Jiří Malásek, mit einer Kostprobe seiner neuesten LP mit dem nostalgischen Klavier. Ich durfte eine Melodie aussuchen und hoffe natürlich sehr, auch Ihren Geschmack getroffen zu haben mit Plaisir d'amour. Danach Felix Slovacek als Solist auf dem Sopransaxophon mit einer Weltmelodie, Speak Softly Love. Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Bis heute nicht aus den Weihnachtsprogrammen wegzudenken. Ihr Leitle freut euch alle. Ihr Leitle freut euch alle. Satt aus wie es draußen Kreibele schneit. De Weihnachtszeit ist komme. Vor Gast all Zank und Streit. O selige Zeit, o Weihnachtszeit. Du bringst uns wieder Frieden, machst unser Herz voll Lust und Freit, o selige Weihnachtszeit. Mit Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Thank you. Mediengeschichte auf DDR 1. Nehmen wir teil an einer Programmvorschau für Weihnachten. Ja, und wenn dann die Kaffee- und Stollenzeit herangerückt ist, die ganze Familie wieder zusammensitzt, dann, liebe Zuschauer, wird am ersten Feiertag ein großartiger französischer Komödiant für Sie seinen Faden spinnen und weben, Louis de Funès. Mit Vornamen heiße ich Josepha. Und mich nennt man den lieben Baldwin. Louis de Funès, morgen Nachmittag als elektrisierender und übereifriger Gendarme von Saint-Tropez. Mit Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Weihnacht! Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten? Waarom zit er nu een ander op mijn stoel? Ik ben zo eenzaam hier, in die koude kille cel. Kun jij echt niet begrijpen wat ik voel? Nu zit je bij de kerstboom met een ander. Mijn kinderen die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een pakketje. Met de kerstwens, vader komt toch gauw weer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen. Waar moet ik straks doorheen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smart. Mediengeschichte auf DDR 1. Nehmen wir teil an einer Programmvorschau für Weihnachten. Ja, und wenn dann die Kaffee- und Stollenzeit herangerückt ist, die ganze Familie wieder zusammensitzt, dann, liebe Zuschauer, wird am ersten Feiertag ein großartiger französischer Komödiant für Sie seinen Faden spinnen und weben, Louis de Funès. Mit Vornamen heiße ich Josepha. Und mich nennt man den lieben Baldwin. Louis de Funès, morgen Nachmittag als elektrisierender und übereifriger Gendarme von Saint-Tropez. Mit Erinnerungen durch die Weihnachtszeit, DDR 1. Original Berlin, unsere Bescherung am Heiligabend. 2 Stunden im Interview, Frank Schöbel. Hier von ihm komponiert, Alt wie die Welt. Immer wieder waren wir mit den Menschen eng verbunden. Immer wieder gab es Lieder in schweren und in schönen Stunden. Immer wieder gab es Träume, die im Lauf der Zeit entstanden. Schmückten diese Erde, Worte gaben Wärme, Menschen zueinander fanden. Reich wie die Welt, so ist das Lied, ist wie ein treffen uns mit Frank Schöbel. Hallo. Hallo, grüß dich. Es sind schwierige Zeiten, über die wollen wir aber nicht reden, weil wir wollen unsere Hörer heute unterhalten. Wenn im nächsten Jahr alles noch so ist wie jetzt, dann können wir ja nochmal eine Sendung machen und die wird dann bei YouTube gelöscht. Kann sein. Ich denke, das wird noch sich eine Weile hinziehen, das ganze Stück. Ich habe heute schon gerade gesprochen, weil ich habe ja so eine Frank-Schöbel-Story gemacht. Das heißt, ich habe es auch geschrieben, also das Buch geschrieben. Und ja, also wenn man so will, es ist kein Musical in dem Sinne. Beim Musical hast du ja immer Leute, die tanzen, in Klammern, es vertanzt sich alles, ne? Und hier ist wirklich die Geschichte, also ich habe einige Geschichten aus meiner Zeit rausgesucht. Ein junger Schöbel spielt bis zur Wende und danach kommt der alte Schöbel, also ich, und spielt den Rest zu Ende, so bis zur Neuzeit. Und das fällt ja leider nur auch aus, ich habe da auch viel investiert, aber gut, ist nur so. Und heute riefen sie an, die wollten das im Februar machen. Ich sage, das wird nichts und das wird auch wirklich nichts. Wir schieben das auf September und hoffen, dass es da vielleicht wieder losgeht. Ne? Auf jeden Fall arbeitest du an neuer Musik. Es gibt auch einen neuen Titel, den haben wir schon vorgestellt und den werden wir jetzt auch gleich spielen. Was kannst du da so aus dem Bauch heraus schon verraten? Ja, also ist erstmal die Single, die jetzt kommt, die ja freundlicherweise auch spielt. Danke, liebe Freunde. Sagt eigentlich alles, was in dieser Zeit so ist und dass man sich bedankt dafür, dass sie auch durchhalten und dass sie ja an ihre Freunde denken sollen und sich ja nicht Körre machen lassen sollen. Denn das ist ja nur eigentlich das, Angst, mit Angst regiert sich ja bekanntlich immer leicht, immer das Schlimmste, ja, was man machen kann. Und aber wenn man Fröhlichkeit im Herzen hat, und dann kommt man über die Zeit. Und ich komme auch ganz gut über die Zeit, muss ich sagen. Da gibt es die Natur, da gibt es hier, wenn man es einigermaßen schön hat, ja, oder wie ich hier so ein bisschen Garten, oder man geht im sonst wo hin, ja, in den Wald, da kriegt man das schon irgendwie in die Reihe. Ich verstehe, dass viele das jetzt vielleicht so als, naja, der kann gut reden, aber also, ja, lasst euch nicht unterkriegen. Das ist meine Devise. Danke, liebe Freunde. Frank Schöbel. Lebst jeden Tag so vor dich hin, vieles ist trist und leer. Und du suchst oft nach dem Sinn, verstehst ihn nicht mehr. So ein Gefühl, als läuft man nur im Kreis und verliert Lebenszeit. Tage auf dem Abstellgleis, wann ist das vorbei? Zum Glück hast du ja Freunde, sie sind für dich da. Sie schenken dir ein Lächeln, egal was auch geschah. Machst du gemütlich Fernsehen an, was muss man manchmal sehen? Schreien sich fremde Menschen an, schalt ab, danke schön. Vieles verlogen und nicht echt, wo bleibt nur das Gefühl? Manches ist so ungerecht, was für ein Spiel. Zum Glück hast du ja Freunde, die sind für dich da. Sie schenken dir ein Lächeln, egal was auch geschah. Drum danke an die Freunde, es war nicht immer leicht, doch du kannst auf sie zählen. Es war Hallo, hier ist Frank Schöbel. Ihr hört Radio DDR 1. Übrigens einer meiner Lieblingssender. Wenn nicht sogar der Lieblingssender. Erinnerungen an den Rundfunk der DDR auf DDR 1. Informationen für den Norden. Für alle Urlauber und Gäste, die in den nächsten Tagen unser Rostock besuchen werden. Tja, genau in einer Woche beginnen sie nun endlich die lang ersehnten Sommerferien 1983. Und gleich zu Beginn dieser Ferien gibt es in Rostock wieder die Rostocker Sommerfesttage. Und zwar vom 4. bis zum 10. Juli, sicherlich mit vielen interessanten Veranstaltungen. Ja, und eine der großen Veranstaltungen, die schon fast zur Tradition der Rostocker Sommerfesttage geworden ist, ist das internationale Liederfestival Menschen und Meer. In diesem Jahr übrigens das 7. Und das findet am 7. und 8. Juli in der Rostocker Sport- und Kongresshalle statt. Genau zum 10. Mal lädt die Rostocker Kunsthalle ein, und zwar zur Biennale der Bildenden Kunst der Ostseeländer Norwegens und Islands. Die Leseratten kommen auf der Krüppeliner Straße auf ihre ganz speziellen Kosten. Nämlich zum 20. Buchbazar, der in diesem Sommer immerhin 30 Autoren dabei hat. Und auch das Volkstheater Rostock ist bei diesen Rostocker Sommerfesttagen vertreten, indem es die erfolgreichsten Inszenierungen noch einmal auf die Bühne bringt. Drei Premieren stehen auf dem Programm, und ich glaube, was speziell die jugendlichen Zuschauer interessiert, ist die Rockoper Zaubersprüche von Waltraud Lewin und Horst Krüger. Und ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass die allerjüngsten Rostocker und ihre Gäste beim Rostocker Kinderliedfest zu finden sind. Und wie jedes Jahr, so gibt es auch in diesem das Warnemünner Sommerfest, wie man bei uns sagt, mit seinem historischen Umgang natürlich. Frank Schöbel zu Gast bei uns. Wir treffen uns zu Weihnachten. Ist ja sonst, bist du immer auf Tournee Weihnachten, dieses Jahr natürlich nicht. Aber wie erlebst du oder wie verlebst du Weihnachten? Was machst du Weihnachten? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich, also darauf freue ich mich immer, Heiligabend, Schlafanzug, bleiben und irgendwas Schönes gucken, Märchenfilme oder auch, ja, egal. Ich, meine Highlights sind ja immer King of Queens, da habe ich die ganzen Serien, und wenn ich Lust habe, gucke ich das mal, egal wann, ne? Das wäre so eine Sache. Aber kommen ja schöne Märchenfilme, und da mache ich es mir schön. Und am besten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich auch noch. Dann haben wir um uns rum hier liebe Freunde, da gehen wir mal kurz hin, mal gucken mal einen Topf, was die haben, ob die mal was zu trinken übrig haben und so weiter. Also da wird schön. Und Weihnachtsessen, Weihnachtsbaum? Nee, so, ich weiß, manche halten da stur dran fest an sowas. Weihnachtsbaum wird wahrscheinlich dieses Jahr sein, weil ich ja Zeit habe. Ich habe hier drüben bei meinen Freunden, ich habe damals bei denen serbische Fichten gepflanzt, und die werden sehr hoch. Man sieht da eine, die ist riesengroß, und die musst du frühzeitig im Griff haben, weil sonst wachsen die eben so, ne? Und die sind dann bei Sturm eben sehr im Wind, war so schräg. Und ich werde die dieses Jahr köpfen, mehrere, stell die auch draußen hin zum Mitnehmen, wer das will, und werde einen davon nehmen. Und den werde ich putzen, ja, und essen, auf was wir Lust haben. Okay, Weihnachten in Familie war ja so ein Höhepunkt deiner Karriere, kann man, glaube ich, sagen, in den 80er Jahren. Es war auch so ein bisschen eine Comeback-Zeit. Kurz davor kamen Wir fliegen mit dem Wind. Das war so mein erstes Lieblingslied von Frank Schöbel. Da war ich so 12, 13 und habe das bei Bong gesehen damals. Mhm. Aber welche Erinnerung an diese Zeit? Du hattest ja vorher pausiert eine ganze Weile. Ja. Naja, muss mal anfangen. Es war 82. Da hatte ich 20 Jahre Frank Schöbel gefeiert, also Jubiläum, bla bla bla, also Berufsjubiläum. Und da war die Stimme total im Eimer. So, da musste ich, das hätte ich mal gesagt, zum Arzt und hier mal reingucken lassen, wie es denn aussieht. Oh, hat er gesagt, sieht ganz schlimm aus, da sind mehrere kleine Knötchen, und die machen wir erstmal weg. Dann musst du die Schnauze halten. Das hat die Familie sehr gefreut. Und ich hatte so einen Monat Ruhe. Und dann auch praktisch muckenmäßig war dann erstmal Tschüss. Ich habe in der Zeit überlegt, ich habe ja lange die Band, wie hieß der dann, ETC, gehabt. Na, wir waren toll zusammen, aber ich merkte natürlich auch, dass einige Musiker, die Rocker vor allen Dingen, die sprachen über hast du schon das neueste Gerät, hast du schon das aus dem Westen, so und so und so. Meine Kollegen sprachen einige immer ich habe meine Küche getäfelt und so. Und da, spätestens da, musst du sagen, Achtung, hier läuft was nicht. So kann es nicht weitergehen. Es tut mir leid für die Kollegen, aber Und es war ja die Zeit, wo ich sowieso nicht singen konnte, also habe ich erstmal aufgehört. Die Gruppe hat weitergemacht mit anderen Sängern und ich, es war ein glücklicher Umstand, traf dann, oder nee, anders gesagt, wie ist er denn? Die Band hieß dann Nanu? Ja, nee, ich komme, ja, die hieß Nanu, aber dem voraus ging ja das Neumi. Neumis Rockzock, es war eine Schweineband. Also die war wirklich sehr, sehr gut. Und die Neumi ging ja am Westen und ich saß nun da bei der letzten Mucke mit einer Kamera, habe das mitgenommen. Und dann wurde alles verkauft von der Bühne, die Lampen und weiß der Geier was, alles was oben stand. Ich glaube, 2, 3 Lampen, die hingen da ganz traurig runter, die wollte keiner, aber der Rest so. Und dann steht Stefan, unser Gitarrist, heute auch noch mein Gitarrist, der dreht sich rum und sagt, guck mal, hier ist eine Band und da ist ein Sänger, also ich. Ja, sag, ey, ihr spielt viel zu laut, da fallen meinen Urmis die Ohren runter, wir können auch leiser, okay. Und seitdem, ja, bumm, waren wir zusammen. Das war natürlich ein glücklicher Umstand. Und da sie natürlich nicht nur jetzt Schlagerchen spielen wollten, sondern eben auch ihre Musik machen, hieß es einmal eben dazu, als Rock, oder ja, dazu. Rockmusiker, sagen wir mal so. Und Nanu, habe ich gedacht, was ist denn das wieder für eine Truppe hier? Die stand dann hinter mir. Ne? Das war meine Truppe. Und dann hatte ich Rainer Oljak, war ist ein wirklich begnadeter Musiker, und der hat viele Arrangements geschrieben. Wir fliegen mit dem Wind ist sogar von ihm, aber wir bauen uns ein Zelt, einen anderen Titel habe ich geschrieben, ich brauche dich so, was da alles für Lieder drauf waren. Also es war eine sehr gute Zeit für mich, nach vorne, getreu dem Motto, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Kennst du Leute mit Flugangst? Ja. Und zwar René Baptiste war unsere Pianistin und Geigerin und die hatte eine scheißende Angst, wirklich. Und auch Stefan, mein Gitarrist, der saß dann hinter mir und sah, Alter, hast du gehört? Jetzt, ja, pff, mach das mal kurz so. Und wir hatten auch ein paar Mal, ich hatte ein paar wirklich einmal, ja, nicht Angst, war ich in Tokio. Wir flogen hin über Vladivostok und zurück flogen wir über den Nordpol, kriegst du auch so einen Zettel. Und dann sind wir gelandet in Dänemark. Und da bin ich ausgestiegen und dann weitergeflogen nach Berlin. Und die Maschine, die gleiche Maschine, ist in Jeremetjevo abgestürzt. Okay. Ja, also, danke. Ein andermal sind wir auch gestartet. Das war der Flug nach Tokio. Oder war es mit Kollegen, das wissen wir genau. Also jedenfalls starten die und wir müssen wieder landen und landen wieder. Und hatten auch alle tierische Angst da drin, was nur passiert ist. Und wir gingen die Gangway runter und da guckten die oben raus, die Kapitäne, und sagten, na Frankie, das haben wir für dich gemacht. Schönen Dank auch. Da war irgendwas, Fahrwerk ging nicht rein oder keine Ahnung, irgend sowas. Also ich habe schon mehrere solche Sachen erlebt. Also jetzt kennst du einen mehr. Ich habe auch Flugangst. Ja. Steige ich mehr. Ich bin mal nach Bulgarien geflogen. Ein fürchterlicher Flug. Also da ging es richtig auf und ab. Und alle haben gebrüllt im Flugzeug. Also spätestens dann verlierst du irgendwann die Nerven. Dieses Lied kam ja damals raus. Da lief die Fernsehserie Treffpunkt Flughafen. Hatte das irgendwie im Zusammenhang gestanden? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nee. Überhaupt. Die Nummer gab es sowieso. Ja, genau. Und ich glaube, die haben wir irgendwo im Keller von Budi... Harry Jeske aufgenommen, weil der hatte irgendwas, und dann habe ich, glaube ich, aus dem Westen, weil den durfte ich mal fahren, hat die Pappe mal für einen Tag, und bin rüber und habe ein Hallgerät geholt, was wir dann für das Schlagzeug genommen haben, damit das richtig klang, und auch für die Stimme. Und so haben wir eben im Osten gekämpft, immer mit dem Klassenfeind zusammen. Schöne Lieder zu machen. Dann hören wir jetzt mal das Schlagzeug. Damit der Sozialismus siegt. Wir fliegen mit dem Wind, jetzt fliegt er erstmal. Genau. dieser Stadt. Ganz egal wohin, hab die Stadt so satt. Wir fliegen mit dem Wind und die Welt wird klein, solange wir uns rein. Holt uns heim. Spüren, dass uns nichts mehr hält. Flug, Feuer, Fall. Fahren die Flügel aus und dann ab ins All. Komm, wir fliegen mit dem Wind raus aus dieser Stadt. Ganz egal wohin, hat die Stadt so satt. Wir fliegen mit dem Wind und die Welt wird klein, solange der Wind uns rein, holt uns keiner ein. Gast bei uns, Frank Schöbel, wir fliegen mit dem Wind, war das, du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt von Westreisen, ich erinnere mich mal an ein Interview, da hast du so erzählt, du warst eigentlich ganz froh, wenn du wieder zurück in der DDR warst, weil da gab es nur zwei Sorten Zahnpasta, jetzt ist das Ganze natürlich hier, hast du dich dran gewöhnt mittlerweile? Naja, es ist eben Alltag, ne? Sagen wir mal so, gewöhnt weiß ich nicht, ich nehme ja nur bestimmte Ayona, die habe ich auch schon früher genommen. Ah ja, die sehe ich und, vor mir. Ja, und naja, dann noch 2, 3 vielleicht, okay. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und, also es geht eigentlich um den Überfluss. Ich wusste, dass das nur alles auf uns zukommt. Ja, und damals war es so, die Reichsbahn gehörte ja praktisch, die Angestellten gehörten zur DDR. Und das war in West-Berlin, ja, die Reichsbahn und S-Bahn und so weiter. Und da durften wir ab dann und wann mal rüberfahren und Spaß machen und singen. Ne? Man bekam da kein Westgeld, man hat 5 D-Mark West. Konntest du dir ein paar Bananen kaufen und so weiter. Und den Rest hast du in Ost gekriegt. So. Und dann haben wir da gespielt und dann war das eben, wenn du da auf der Straße warst, sind wir ja heute, wir kennen das ja jetzt, dann blitzte das überall und ein Alarm. Und es war, glaube ich, auch um die Weihnachtszeit. Und dann kam ich zurück auf dem Ostbahnhof, da war alles so schön dunkel. Und ich mag das sowieso ein bisschen ruhiger, weißt du, manchmal, wenn schon. Ich meine, wir werden das ganze Jahr, wenn du muckst, kriegst du ja die Scheinwerfer immer ins Gesicht. Da willst du ja irgendwann auch mal Ruhe haben von den Dingern. Und das fand ich eben wirklich schön, ja. Erzählst du eigentlich gerne aus deinem Leben? Eigentlich nie, nur wenn mich jemand fragt. Da wird es jetzt Zeit. Du kommst aus der Künstlerfamilie. Es ging klassisch zu bei dir zu Hause, ne? Zunächst. Deine Mutter war Opernsängerin. Ja, Mutter war Opernsängerin, mein Vater war Jurist, hat aber gut Saxophon gespielt und Klavier, sagt man. Ich war 2 Jahre, da ist er gestorben, der war bei den Russen im Lager und ist da verstorben. Mutter Opernsängerin, ich musste meine Schularbeiten immer, hatte dann Schüler auch zu Hause. Und da ging das nun den ganzen Tag, ta-ta-ta-ta-ta-ta und so weiter. Und dann sang die eben das Blaue vom Himmel runter, ich kenne die ganzen Opernarien und so weiter. Ich wusste zwar nicht, woher die kommen und wo die hingehören, aber ich kenne sie alle. Und die haben die dann recht und schlecht gesungen. Wir hatten einen Herrn Professor Meyer, den guten, großen Meyer, Literaturkönig. Kennt? Nee, Hans Meyer, ja. Wunderbarer Mensch, der wohnte unten, Parterre, wir im 2. Stock. Und er kam dann ganz aufgeregt hoch und sagte, Kneefrau, Ihr Tenor ist ein Scheißtenor, weil es so fürchterlich gesungen hat und geknödelt hat. Ja. Und es macht mich wahnsinnig in meiner Arbeit. Ich sitze da und kann nicht denken. Und bitte hören Sie auf damit, entlassen Sie ihn und so. Meine Mutter war ein bisschen, fand ich ihn eigentlich ganz nett, aber ich glaube, er stand nicht so auf Frauen. Es wäre unglücklich gewesen für sie. So blieb es also, ja, bei dieser Beschwerde, die immer öfter mal kam, ja. Also meine Mutter, wie gesagt, hat zu Hause, war eine tolle Liedersängerin, muss ich wirklich sagen. Also das Lied An dem Mond von Rosalka hat sie wirklich irre gesungen. Also ich war ja nur, wenn man jung ist, da liebt man ja irgendwie andere Musik und nicht sowas. Aber da hatte ich wirklich Gänsehaut, wie sie es gesungen hat. Hast du dann den Pop für dich entdeckt? Wie ging das los? Was waren die ersten Popstücke, die dich erreicht haben? Na, Ich musste ja erstmal, weil Mutti das so wollte, zum Thomanerchor. Also ich war beim Vorbereitungslehrgang, habe das so ein halbes Jahr durchgezogen und da musst du dann wirklich ein BS, Astes Gestes Fest und Fistes Gestes Esa, den ganzen Quark lernen und du willst ja als Junge Fußball spielen, raus und tschüss und so. Und die haben mich da gezwungen und mein Bruder, 6,5 Jahre älter, ist er immer noch, und wir haben es dann bis irgendwann mal gekloppt, weil ich nicht mehr Klavier spielen wollte und so, muss ja auch üben. Und das war witzig. Was wollte ich eigentlich erzählen, dass ich zum Thomanerchor musste und dann, ich glaube, ich habe ihm ein Ei gelegt, dem Kammersänger Rainer Süß, der war damals mein Mentor, und dann habe ich eine 5 gekriegt, eine große mit Ausrufezeichen und dann durfte ich dann, wollte ich auch nicht mehr hin da. Da war ich froh, dass ich raus war aus dem Stück. Dann habe ich aus eigenem Antrieb Gitarre gespielt. Das war ja damals so die Zeit, Beatles-Zeit, so ein bisschen, ne, nach den Beatles etwas bei mir. Und das hat mich natürlich auch erfasst und habe Gitarrenunterricht gehabt, habe das so recht und schlecht gemacht, habe auch eigene Lieder gemacht, so 5 Lieder hatte ich. Man durfte ja Rock nicht sagen und da habe ich den Wip-Wap-Rock gemacht, aber den hier, ne, und so weiter. Und alles so ein Zeug, wie man eben damals so als junger Mensch die Welt gesehen hat. Ich habe auch ein Lied gemacht, ein alter Pferdekutscher, fuhr das Städtchen, sieht hier und da wie früher hübsche Mädchen und überholt ihn auf seiner Fahrt ein schneller Wagen, hört man den Kutscher dann zu seinem Pferde sagen. Früher fuhr man alles noch zu Pferde, heute rast man mit dem Flugzeug um die Erde. Sag mal Pferd, was macht das nur für einen Sinn? Ich fahre mit dir, weil ich ein alter Kutscher bin. Hey, oh hey, und dann ging es los. Und das habe ich bei Hans Quermann vorgesungen. Und wollte in, wie ist es, Herzlaufen kostenlos. War auch mit dem Lied drin, aber die hatten gesagt, ist gerade die LBG-Nummer lief da gerade. Und hier mit dem Pferd nur durch die, nee, Traktor, muss um die Ecke gucken. Ich sag, das kann ich nicht. Kein Problem, wir können das. Dann haben die mir einen Text geschrieben, gerade da, als er das zum Pferd gesagt, kam ein Traktor um die Ecke gejagt. Er treibt sein Pferd schnell an, doch es blieb stehen. Er konnte den Traktor nur von hinten sehen. Und dann grüßt der Junge am Steuerrad dem alten Vater zu, ja, dem, der Fortschritt, ja, zieht ein ins Land. Und ich, Idiot, habe das auch noch gesungen. Aber das gibt's zum Glück nicht mehr. Weil ich wollte ins Fernsehen. Ja, genau. Deine ersten musikalischen Spuren hast du beim Erich Weinert Ensemble auch gehabt. Ich habe immer gesagt, Erich Weinbrand Ensemble. Auch sehr gut. Weil die Kollegen da immer ordentlich auch mal getrunken haben. Musiker brauchen das, vor allen Dingen Bläser. Das ist ja tierisch trocken im Hals, ne? Jetzt hören wir auch gerade wieder hier. Wir schenken etwas ein, es ist aber Wasser. Ja, für die Hörer zur Erklärung. Ja, genau. Was war eigentlich deine Frage jetzt? Irgendwas mit dem Weinbrand-Ensemble. Ja, Weinbrand-Ensemble. Naja, mein Onkel Herbert Küttner, Sportsprecher und Schlager-Moderator. Genau. Der machte das erste Buch für das Erich-Weinert-Ensemble. Das Tanzorchester setzte sich zusammen, wurde aufgerufen in der FF dabei und so weiter. Haben eine tolle Truppe sich zusammengefunden und ja, jetzt brauchten wir ein Programm. Und ich glaube, das hieß mit Gewehr, ohne Gewehr oder wie sagt man immer? Aber Gewehr war sicherlich dabei beim Brandensemble. Ja, und mit E, ja. So, und das war das Stück. Und das haben wir auch gespielt. Und Onkel Herbert sagte, die suchen da Sänger. Such doch mal da vorzusingen. Okay. Sind wir nach Berlin gefahren und ich glaube, es haben 120 Sänger vorgesungen und 4 haben sie genommen. Also ich war aber gerade so, noch haben sie mich genommen. Vielleicht auch wegen Onkel Herbert, ich weiß es nicht. Sie hatten zwei aus dem Chor und einer war Bratscher, das war Siegfried Ulmbrock, den hatten sie genommen. Und ich weiß noch, dass ich mit Kurt Demmer am Fenster sah, er hatte auch vorgesungen, am Fenster oben, dritten Stock, haben wir auf dem Sportplatz geguckt und haben Peter gesagt, oh, hier, spielen wir, wa? So, leider haben sie ihn nicht genommen, ja. So war das damals. Lucky Lucky war dann der Hit. Der erste ganz große Hit. Ja, wie hast du das eigentlich erlebt? Bist du dann, ich meine, wir waren ja keine Stars zu DDR-Zeiten, das wollten wir auch nicht sein. Wir haben ja für unser Publikum... Wir wissen gar nicht, was das ist. Genau so ist es. Aber sicherlich wurdest du ja dennoch erkannt überall, oder? Naja, es war ja erstmal so, 62 habe ich angefangen beim Erich-Weinert-Ensemble und 64 hatte ich den ersten Titel. Und das war eben, der erste hieß, hey Klaus, es sieht nach Schnee aus. Das war ein Scheißlied. Da haben wir sogar mit Carla Schreiter, habe ich das gesungen. Das war ein Duett. Und ja, da hat jemand geschrieben, nicht Carla Schreiter, sondern Carla Streiter. Aber die war kein Streiter, die war total lieb. Und wir haben das eben so recht und nett, so an so Dixieland im Fernsehen gemacht und haben sogar einen ersten Platz belegt damit. Aber gut, das weiß kein Mensch mehr. Das gibt's aber noch, auch optisch haben wir das irgendwo. Und danach aber habe ich den ersten Solotitel, war Lucky Lucky, wie du sagst, und glaube auch einen ersten gemacht. Dann habe ich Blonder Stern gehabt, auch einen ersten, und dann Party Twist. Und der wurde Schlager des Jahres bei Quermann und so weiter. Also es war eine Zeit, wie man sie sich nur wünschen kann heute. Ja, so als Start, ne? Lucky Lucky, spielen wir jetzt. Lucky Lucky, mach ich Tag und Nacht, wenn ich schöne Frauen sehe. Lucky Lucky, hat oft Glück gebracht, Lucky Lucky, mach ich immer zu, alle Männer tun das gern. Lucky Lucky, ja, das ist und bleibt modern. Junge Mann, der ledig ist, hat nur ein Prinzip. Wenn das Glück mir gnädig ist, treff ich meinen Typ von meinem Lucky Lucky. Lucky Lucky, find ich fabelhaft, jeder Blick ein Kompliment für die vielen, vielen reizenden Frauen. Lucky Lucky, mach ich Tag und Nacht, wenn ich durch die Straßen geh. Lucky Lucky, hat's mir Glück gebracht, Lucky Lucky, mach ich immer zu, und das musst du mir verzeihen. Lucky Lucky, kann dir nie gefährlich sein. Junger Mann, der ledig war, junger Mann bin ich. Weil das Glück mir gnädig war, darum trag ich dich bei meinem Lucky Lucky. Lucky Lucky, find ich fabelhaft, das bleibt immer schön für mich. Aber küssen, küssen werd ich nur dich. Lucky Lucky. Luki, Luki, ich bin ja so ein großer Archiviar und habe die erste Radiosendung von DT64, als sie auf eigenen Frequenzen gesendet haben, also ne, diese Sendekette in der DDR, das war 1986, die allererste Sendestunde. Und da lief eine Punk-Version von Luki Luki. Kennst du die eigentlich? Die ist in den 80er Jahren aufgenommen. Nee, kenne ich nicht. Muss ich dir mal einen Mitschnitt schicken davon. Ja. Aber du hast selbst mal moderiert, die Beatkiste zum Beispiel. Das war schon in den 70er Jahren. Ja, damals hat man noch kein Heilgerät. Da haben wir Franks, Beatkiste. Ich kenne noch rund. Genau. Das haben wir alles noch selber gemacht damals. Wir waren kreativ im Osten. Alles war heute. Das war mit ihrem technischen Zeug. Wir könnten ja auch Effekte drunter machen. Da kriegen wir mit Angst zu tun. Ach, ich war mal bei, weiß ich leider nicht, komme jetzt nicht auf den Namen, in einer Sendung und da fand ich erstmal toll, dass wir alle Headset hatten und konnten rumlaufen. Das kann ich bis dahin noch nicht. War toll und da sagt der Moderator zu mir, sag mal, hat dir eigentlich schon mal einer auf die Schnauze gehauen? Das fand ich cool. Ich sage, nee, ich will auch nicht auffordern dazu hier, aber das ist zum Glück noch nicht passiert. Und da habe ich dann auch das Lied, was ich bei der Armee abgelehnt habe, da ging es um neue Soldatenlieder und so weiter. Und das hieß Mädchen, Mädchen vom Kasernentor, hieß das wohl. Und da habe ich gemacht, dann habe ich das erzählt ihm, Mädchen vom Kasernentor, wirst du heute stehen und ich schlage dir dann vor, mit mir auszugehen. Nicht nur küssen, nicht nur kosen, nicht nur träumen von einem Urlaubsschein. Das Wörtchen Dienst wird großgeschrieben, das ist richtig. Oder ein Soldat muss immer bei der Sache sein. Und da kam, dong, dong, dong, dong, dong, pretty woman, weißt du? Und dann hat das in Hörer so zusammengefuscht alles. Dong, dong, dong, dong, dong, Lädchen vom Kasernentor, dong, dong, dong, dong. Und da ging das los. Also das habe ich auch erlebt, weil du gerade... Aber Herbert Küttner, ja. Du hast ja schon gesagt, du bist ja mit ihm verwandt. Ja. Er hat ja geniale Absage gehabt. Und ich habe ihn immer bewundert als Nachwuchsmoderator, als ich angefangen habe, so mit Mikrofon zu Hause für die Oma habe ich immer moderiert, also schon 81, 82. Ja. Und im Gegensatz zu Heinz Quermann hat er immer so eine perfekte Aussprache gehabt. Da konnte man nicht mal ein Atemgeräusch dazwischen hören. Ja, und er hat eine tolle Verabschiedung auch gehabt von seinen Sendungen. Kannst du die nochmal bringen? Ja, er hat immer gesagt, Punkt, Unterschrift gezeichnet, Herbert Küttner. Genau so. So in der Richtung. Und wenn ich als kleiner Lothar zu Hause, hier so einer Lothar, immer eben so geredet habe und ich hatte ein bisschen Respekt vor ihm und dann wirst du immer leiser, ist so mit ihm sprechen. Sprich ordentlich, Lothar, ja, also kam da von ihm, ja, und so. Also gute Erinnerung. Und ich habe ihn erlebt, im Funk wurde Nachrichten oder irgendwas hat er gesprochen und dann hat er gesprochen so und dann hat er geatmet dort, also weg vom Mikro, geatmet, damit man dieses Geräusch nicht hört. Manche machen das heute extra, damit man, also nicht, was du jetzt denkst, aber damit man, verstehst du? Ja, genau, ich erinnere mich sozusagen. Genau. Wir hatten so einen Knopf, da konnte man draufdrücken, wenn mal irgendwas war, so ein Schnellbomben. Ja, genau. Das kenne ich noch. Husten und so weiter. Der Hustenknopf, genau, der Husten, genau. Hustenbonbon sozusagen. Du hast in den 60er Jahren auch in einigen Kinofilmen mitgespielt, bis in die 70er Jahre rein. Also einer davon ist ein endloser Klassiker, Heißer Sommer. Hat man damals eigentlich gemerkt, als ihr das aufgenommen habt, zunächst in Leipzig und dann, dass das DEFA-Filmgeschichte wird? Ach ne, das kann man sowieso nicht wissen. Du kannst auch bei einem Lied was oft nicht wissen, ob das mal ein Hit wird. Das ist wie ein Sechser im Lotto oder so. Da hast du im Glück, passt alles zusammen. Und hier, ich hatte ja erst Reise ins Ehebett, dann Hochzeit nach dem Regen, fürchterlicher Film. Dann Heißer Sommer, der war okay, aber ich fand die Tanzszenen fürchterlich, zum Teil peinlich, weil wir waren ja schon viel weiter eigentlich so tanzmäßig. Aber naja... bei dem vierten nicht Schummelliebling, da sind Tanzszenen drin zum Teil, die sind einigermaßen okay. Aber man war da 67, 68 kam der Film raus, Heißer Sommer, da hat man schon ganz anders getanzt und das war eigentlich peinlich. Aber heute verschwimmt das natürlich. Keiner weiß mehr, wann das so richtig war und ist einfach lustig. Ne? Ich habe den Film erst vor kurzem wiederentdeckt. Da habe ich mir mal die DVD gekauft, da waren zwei Filme von dir drauf und eben Heißer Sommer. Und da ist mir auch aus der heutigen Sicht aufgefallen, was für eine unglaubliche Lebensfreude dieser Film versprüht. Also eigentlich fast irre, wenn man das heute sieht. War die Zeit so? Ja, also wenn wir an der Ostsee waren, wir haben ja nicht den ganzen Tag an irgendwelche Dinger gedacht, wir haben ja auch nicht da du eingeschaltet oder so und das nur den ganzen Tag verfolgt, ja. und wie die anderen Ergebnisse sind und so weiter. Das Leben ist auf der anderen Seite auch schön. Wir machen es uns ja heute auch schön und haben einen Haufen Probleme, ne? Also ja, das war schon so. Wir waren jung und wir haben Spaß gemacht. Natürlich hat der Regisseur auch gesagt, wir sollen fröhlich sein. Er hat ja nicht gesagt, wir sollen traurig sein, ne? Und wenn wir außerhalb des Drehplans, also wenn wir gerade nicht dran waren und so, da waren ja zwei Artisten dabei. Ete und Dete hießen die. Und ich wollte ja immer gerne Untermann sein. Habe das früher auch schon mal ein paar Mal versucht. Da waren schon mal drei auf mir drauf. Also deswegen habe ich wahrscheinlich im Rücken, ist der Rücken auch kaputt jetzt. Aber egal. Und der hat, die können ja wunderbar Handstand stehen. Da muss er ja nichts machen. Du musst die bloß halten, da können. Und das haben wir gemacht. So aus Spaß und alles war schön. Ja. Wir spielen jetzt den Titelsong. Finde ich musikalisch brillant gemacht. Also man ist ja im Prinzip schon ein Schlager, aber eigentlich ist da viel Jazz drin auch in dem also Titelsong. Also meinst du jetzt, ja? Ja, der ist, ich habe damals natürlich, ich wollte andere Musik singen. Ja. Also ich hatte ja mit Team 4 und Thomas Zaczynski, hatte ja zwei Titel, es gibt Dong Dong nicht nur dich, den finde ich ganz gut. Und ich sage dir die ganze Wahrheit ins Gesicht, na gut, das ist ein bisschen ein einfaches Ding, aber brüllt der Onkel raus, bin ich übrigens, das habe ich noch nie gemacht, einmal rein, habe reingebrüllt das Ding, danke, das war's. Ne? Also das kommt selten vor. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Heißer Sommer. Ja, ich wollte, die Musik fand ich ein bisschen oll damals, in der damaligen Zeit, aber ich muss heute sagen, die ist sehr gut gemacht. Also technisch gut aufgenommen, genau. Laser klingen super, ja, sehr gutes Arrangement und naja gut, das Lied, sage ich, wenn ich das draußen singe, singe ich immer bloß zwei Verse und zwei Refrains, weil das geht immer wieder von vorne los. Das ist alles heißer Sommer, in diesem Jahr ist er heißer Sommer, wie wunderbar. Bumm. Dann geht wieder der Vers los, dann kommen da 50 Verse und immer dasselbe. Das macht keinen Spaß. Da sagen die Leute, oh, wir wollen es hören. Ich sage, ihr kriegt es, aber ich singe ein Lied, was ich wirklich sehr mag und heute noch mag. Schön ist es, ihr in die Augen zu schauen. Das heißt ein Sommerlied. Das ist wirklich ein super Lied. Das werden wir gleich Gelegenheit haben zu spielen. Jetzt spielen wir erstmal Heißer Sommer. Ja. Sonne ganz erbarmungslos. In der Hölle ist die Hitze halb so groß. Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar. Irgendwo da muss doch auch noch Wasser sein. Wenn ich's finde, spring ich wie ich bin hinein. Heiße Sonne, in diesem Jahr ist ein heißer Sommer, wie wunderbar. Himmel. liebsten möchte ich am Nordpol sein. Aber welche Glut wird heute doch wohl sein? Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar. Mediengeschichte. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünschen Ihnen die Leipziger Akademiker mit mir als Moderator an der Spitze. Hier sind wir wieder mit unseren Amüsements und heute ist eigentlich der ganz große Tag. Denn heute läuft unsere sächsische Hitparade. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Aber bevor wir damit anfangen, machen wir erstmal ein bisschen Musik mit ein paar Witzen. Aber bevor wir damit anfangen, kommen wir erst einmal zur heutigen Hausaufgabe. Aber bevor ich Ihnen die sage, muss ich Ihnen erst mal sagen, dass ich gestern ganz vergessen habe, Ihnen die Ablösung der Hausaufgabe zu sagen. Das kommt bestimmt vom Lampenfieber. Oder hieß das hier Mikrofonfieber? Das war die Leipziger Messewelle 1982. Mediengeschichte. DDR 1. Frohe Weihnachten! Heißer Sommer, ich finde, gewachsen mit den Jahren. Frank Schöbel zu Gast bei uns. Und jetzt kommt noch ein Lied am Ende dieser ersten Runde, welches zu meinen Lieblingsliedern hört, weil es komplett verrückt ist, fast dadaistisch, aber ich finde es genial, den Mädchenchor. Was hast du denn den Mädchenchor? Ja, ein grausames Ding. Wirklich? Ja, ich finde das ganz furchtbar. Es hat mein lieber, wirklich allerliebster Gerhard Siepholz sich ausgedacht. Im Refrain ist es ja, ne? Ist ja klar, Klassiker. Den Vers hat er geschrieben dazu, richtig. Und den Klassiker durfte man, weil es wohl 70 Jahre her war, wie auch immer. Und ich glaube, Brandstein hat den Text geschrieben. Naja, ich habe das nie gesungen. Ich habe das nur eingesungen und dann war es gut. Es gibt ja so eine Art Video, ne? Rostock, gell? Aufgenommen, ja, bei, genau, bei Quermann. Durch die Gegend und so weiter. Ja, da hüpfe ich da rum, ich habe es gemacht. Man muss es eben auch manchmal. Es gibt Lieder, ja, die Welt nicht braucht. Ich kenne das Lied eigentlich von meinem Opa, der hatte eine Kassette gehabt zu DDR-Zeiten, die war von Peter Alexander, der hat es nämlich im Westen gemacht. Und ja, ich wusste zunächst gar nicht, dass es Frank Schöbel ist, aber er ist es und jetzt spielen wir es noch, auch wenn es grausam ist. Weißt du, was ich schon gedacht habe, was du ganz toll findest, weil es ein bisschen abartig ist, da gibt es ein Lied, ich weiß ja nicht, wie das heißt, aber das geht los mit jetzt fängt dieser Schlager an, fängt er an, weil so ein Schlager auch mal einen Anfang haben kann oder so ähnlich. Jetzt sind wir schon mittendrin und so. Und jetzt kommt der allerletzte Ton. So. Und dann hörst du den Tonmeister, der sagt, über Schall, wie er sagt, komm mal rein, wir hören es uns mal an. Und dann hörst du, wie ich von links nach rechts rauslaufe und die Tür kracht zu. Das haben die, ordentlich wie sie sind, weggeschnitten beim Hören im Rundfunk. Das ist so ein beknacktes Lied. Ich habe jetzt wirklich gedacht, oh ja, was kommt jetzt? Sein Lieblings. Das klingt aber fast inspirierend, schick's mir mal. Ja, muss ich mir noch aufschreiben, kann ich mir gar nicht alles merken. Okay, jetzt spielen wir aber einen Mädchenchor. Ja. Mädchenchor, der Mädchenchor hat Sorgen. Die erste Stimme, das kommt vor, ist völlig heiser seit heute Morgen. Ganz ohne erste Stimme wird's nicht gehen. Und früher klang der Mädchenchor so schön. Mann vorbei, der kann ein bisschen singen und schon sag ich als erste Stimme einzuspringen und siehe da, es kann nicht besser gehen, denn wieder klingt der Mädchenchor sehr schön. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la der Mädchenchor sich leider anders nennen. Denn jedes Auge, jedes Ohr kann einen Mann im Chor erkennen. Doch keinem fällt es schwer, es einzusehen. Gemischte Chöre klingen auch sehr schön. Hallo, hier ist Frank Schöbel. Ihr hört Radio DDR 1, übrigens einer meiner Lieblingssender, wenn nicht sogar der Lieblingssender. Nachrichten. Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache auf die schwere Zeit in der Corona-Pandemie hingewiesen, doch es gebe auch allen Grund zur Zuversicht. Vor allem beim Robert-Koch-Institut, das meldet heute 32.195 Neuinfektionen. Donnerstag, der 24. Dezember 2020. In Österreich gelten heute und morgen leicht gelockerte Corona-Regeln. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sind komplett aufgehoben. Es dürfen sich maximal 10 Personen aus bis zu 10 verschiedenen Haushalten treffen. Das gibt ja ein Wiedersehen in Österreich, der ORF berichtet. Von Montag bis gestern konnte man sich in der Steiermark an 6 Teststationen auf das Coronavirus testen lassen. Der Andrang war groß, die Zahl der positiv Getesteten auch. Der Verfassungsgerichtshof hat eine weitere Verordnung der Regierung in Sachen Pandemiebekämpfung als gesetzeswidrig aufgehoben. Konkret geht es um die im Frühjahr erlassene Verordnung, mit der Klassen geteilt wurden und Maskenpflichten der Schule außer im Unterricht verordnet wurde. Auch das Österreich. In Israel gilt der dritte Teil Lockdown ab Sonntag. In den USA wurden bereits 1 Million Menschen geimpft. Argentinien lässt den russischen Impfstoff zu. In Großbritannien ist eine weitere Mutation des Coronavirus aufgetaucht, so der britische Gesundheitsminister. Der Deutsche Gewerkschaftsbund beklagt eine Vergrößerung des sozialen Gefälles in Deutschland durch die Folgen der Corona-Pandemie. Der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Wendt hat ein Demonstrationsverbot vor Corona-Impfzentren in Deutschland gefordert. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat mehr Zusammenarbeit der Länder bei der Abstimmung über neue Corona-Regeln gefordert. Rio de Janeiro will seine Copacabana an Silvester abriegeln. Die Silvesterparty ist bereits abgesagt. Der Chef des Verbandes der Intensivmediziner Janssens hat vor einer dritten Corona-Infektionswelle durch Besuche an Weihnachten gewarnt. Die medizinischen Labore in Deutschland haben in der Weihnachtswoche deutlich geringere Kapazitäten für Tests als üblich. Österreich öffnet unter strengen Auflagen seine Skipisten. Laut Gesundheitsminister Spahn können noch in diesem Jahr 1,3 Millionen Dosen des Impfstoffs an die Bundesländer geliefert werden. Bis Sommer 2021 sollen dann genug Dosen für alle Deutschen zur Verfügung stehen. Die ARD berichtet, viele sind skeptisch. Die Impfbereitschaft ist seit dem Frühjahr gesunken. Das Nettovermögen der privaten Haushalte in Dänemark ist gestiegen und liegt nun über dem Vor-Corona-Niveau. Das ist einem Bericht der dänischen Zentralbank vom Mittwoch zu entnehmen. Eine trotz der Corona-Einschränkungen organisierte Firmenfeier in der Gemeinde Querschied bei Saarbrücken ist von der Polizei aufgelöst worden. Die Ärzte der Berliner Charité haben am Dienstag in der Fachzeitschrift Lancet einen wissenschaftlichen Fallbericht zum Krankheitsverlauf des Kreml-Kritikers Nawalny veröffentlicht. Eine schwere Vergiftung wurde diagnostiziert. Nawalny hatte dem Bericht zufolge großes Glück, dass der Anschlag nicht schlimmer ausgegangen ist. Der russische Regierungskritiker macht ein angeblich unter dem Befehl von Kreml-Chef Putin agierendes Killerkommando des Inlandsgeheimdienstes verantwortlich für den Giftanschlag. Der Kreml weist das zurück und wirft Nawalny Verfolgungswahn vor. Deutschland hält Russland für den Anschlag verantwortlich. Bergkarabach beklagt einen enormen Wirtschaftsschaden nach dem armenisch-aserbaidschanischen Konflikt. Da Sachsen-Anhalt sich die Zustimmung für die bundesweite Erhöhung des Rundfunkbeitrages vorerst erspart hat, zogen ARD, ZDF und Deutschlandradio mit Eilanträgen vor das Bundesverfassungsgericht und haben verloren. Nach der Räumung eines Aufnahmelagers in Bosnien sind mehr als 1300 Menschen obdachlos. Bei einem US-Polizeieinsatz wurde wieder ein Afroamerikaner getötet. Das Ganze im Bundesstaat Ohio. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat der abgewählte US-Präsident Trump weitere loyale Weggefährten begnadigt. Stone, Manafort und Kushner. Der amtierende US-Präsident hat wie erwartet sein Veto gegen den vom Kongress beschlossenen Verteidigungshaushalt eingelegt. Er könne das Gesetz nicht unterstützen, sagte er gestern. Im Westen Äthiopiens haben bewaffnete Männer nach Angaben der Nationalen Menschenrechtskommission mehr als 100 Menschen getötet. Im Ringen um ein Post-Brexit-Handelsabkommen zeichnet sich kurz vor dem Heiligen Abend eine Einigung ab. Für heute ist eine Pressekonferenz geplant, mehr dazu morgen. Heute oft bedeckt, hier und da Auflockerungen, zeitweise Regen. Im Bergland kann es auch schneien. Morgen Sonne, Wolken, hier und da Schnee. Liegt. Ihr sollt es wissen, von drei Sonntagabendküssen wurde mein stolzes Herz besiegt. Wie ein Stern. Dann werdet ihr verstehen, dass mir zum Glück nun nichts mehr fehlt. Glaubt mir, ich wette, dass sie jeder gerne hätte, doch sie hat mich nun mal erwählt. Wie ein Stern in einer Sonne. Da sind wir wieder, Frank Schöbel zu Gast bei uns. Wir sind jetzt in den 70er Jahren angekommen. Ja. Kann man eigentlich sagen, es war deine Zeit, oder? Ja, kann man sagen. Also ging ja los mit der Platte Wie ein Stern und da waren ja, sagen wir mal, 5 Titel drauf, die Hits werden hätten können, wenn sie nicht alle nacheinander gekommen wären. Also war erstmal Der Stern, dann war Die Sprache der Liebe ist leis, da war ich in Tokio mit und habe da auch einen Preis gekriegt. Dann war drauf Nordpol, Südpol kam später. Dann war drauf Goldene Augen, das ist auch ganz gut gelaufen. Dann Schreib es mir in den Sand. Sieh mal einer an, diese Kleine war auch nicht ganz schlecht. Also waren schöne Lieder drauf. Ja. Gibt es so besondere Lieblingslieder von dir aus der Zeit, die heute beim Publikum nicht mehr ganz bekannt sind? Na, eigentlich singe ich immer die, die sie auch kennen. Das wäre Schreib es mir in den Sand, das singe ich wirklich sehr gerne. Aber da habe ich jetzt eine neue Version gemacht, Treib es niemals im Sand. Und da werden die Leute ein bisschen gucken. Aber ich werde erst das Original singen und dann das andere. Genau. Nicht verstimmt. Mir fällt jetzt kein Titel ein, wo ich denke, den man nicht so, oh ja, da gibt es einen. Den muss ich dir dann wahrscheinlich auch schicken. Den habe ich in den 2000ern, glaube ich, gemacht. Der ist auch in meiner Frank Schöbel-Story drin. Traumhaft schön heißt das, glaube ich. Die stillen, also da geht es um die, wo die praktisch die Straßen zu Ende sind auf dem Dorf, dessen Namen keiner kennt. Und das ist für mich immer an der Ostsee eine bestimmte Stelle, wo mein Freund gewohnt hat, leider ist er verstorben. Das war für mich immer so Ruhepunkt und da ist die Welt zu Ende, habe ich mir für mich gedacht. Und das ist ein wunderschönes Lied, finde ich. Kann ich dir mal schicken, ja. Dann spielen wir es jetzt. Traumhaft schön, das stille Leben in dem Dorf, dessen Namen keiner kennt und dem Haus, wo auch im Sommer immer ein Feuer brennt. Irgendwo hören die Straßen auf und du bist allein mit dir. Traumhaft schön die grünen Hügel und das Meer kommt gleich hinterm Horizont. Vergangene Zeiten fliegt mit dem Wind davon. Von Anfang an war ich dort wie zu Hause. Und irgendwann kehr ich dorthin zurück. Traumhaft schön die steilen Küsten und der Strand, wo sich Flut und Land vereint und es fällt ein sanfter Regen, der nie zu enden scheint. Irgendwann reißt der Himmel auf und die Sonne fällt auf das Land. Und das Haus, wo auch im Sommer immer ein Feuer brennt. Frank Schöbel zu Gast bei uns. 1975 erschien eine richtig erfolgreiche Kinder-LP. Wie hat dir die damals, wie ist das an dich rangekommen und was haben dir die Kinder so bedeutet? Ich weiß gar nicht, ob die sehr erfolgreich war. Bei den Kindern vielleicht schon, aber ich habe auch böse Briefe gekriegt. Machen Sie jetzt bloß noch was für Kinder? Singen Sie gar nicht mehr hier für uns hier, die schönen Lieder? Was ist los? So ungefähr denke ich mir das. Und ja, es war eigentlich so, der gute Ralf Petersen, Horst Fliegel, hat weit vorher gesagt, wir müssten mal die Kinderblätter müssen wir mal machen. Also der hatte wirklich die Idee. Das hat sich bei mir Inge Meisel hier festgemeißelt im Kopf. Und dann geschah es, dass Scheidung war, 1974. Und bei einer Scheidung ist ja ganz normal damals und heute fast auch noch, dass die Frau das Kind mitnimmt. Passt ja auch besser, ich wäre eh nur unterwegs gewesen und das wäre für das Kind vielleicht nicht so gut gewesen. Also gut, ich hatte natürlich große Sehnsucht nach ihm und habe gedacht, und da kam die Idee, wenn wir nicht eine Kinderplatte machen, um ihn praktisch über die Musik zu erreichen. Ne? So. Und dann gab es und gibt es immer noch Dieter Schneider und Gisela Steinegert, wir haben zusammengesessen. Ich bin damals in die Schule gegangen, die war bei uns gegenüber, ich konnte reingucken. Die Direktorin hat gesagt, ja, sie dürfen in die dritten, vierten, fünften Klassen im Musikunterricht und dann im Zeichenunterricht, dann haben die gezeichnet, was sie sich wünschen für Titel, in Genre und so weiter. Und haben wir wirklich Zeichnungen und Ideen gehabt für zwei CDs, zwei Platten. Haben das Beste rausgesucht und dann ging die Arbeit los mit Gisela, mit Dieter und dann habe ich erst die Musik gemacht und sie haben die Texte gemacht dazu. Auch umgekehrt, weiß ich gar nicht. Kann auch sein, dass ich irgendeinen Text gekriegt habe und dann vertue, geht auch. Wir wollen jetzt von der Platte ein schönes Heimatlied spielen. Du hast ja damals, warst ja auch schon international unterwegs. Wie war dein Blick auf deine Heimat? Naja, also es ist immer so, auch heute noch, wenn man weit weg ist, weiß man erst, was man hat. Sprich, wenn einer stirbt, weiß man auch, was man hatte. Wenn ein Land stirbt, weiß man auch was und so weiter. Und das war in dem Fall auch so und das hat sie, ich glaube, es hat Gisela gemacht, den Text. Bin jetzt nicht sicher, ob den Dieter gemacht hat, Schneider oder Gisela. Der ist sehr schön. Also mir scheint, dass sie das gemacht hat. Nicht, dass Gisela Dieter schlechte Texte geschrieben hätte, aber sie hatte eine besondere Art gehabt und eine besondere Ausdrucksart auch, Texte zu schreiben. Das ist ein schönes Lied. Die hat sie bis heute auf jeden Fall. Ja, genau. Genau. Hast du dich als Künstler auch als Botschafter deines Landes ein bisschen verstanden? Nee, eigentlich nicht. Man hat es immer so gesagt und es stand irgendwo und dann hat man darüber nachgedacht, okay. Aber ich habe es nicht so empfunden. Einmal habe ich es allerdings immer als Mittler zwischen Menschen. Ne? Ich mache ein Angebot und sie können das Lied gebrauchen für sich. Oder darüber lachen oder immer heulen, je nachdem, wie die Stimmung ist. Einmal habe ich wirklich gedacht, als Botschafter, das war in Studio B. Ich durfte da hinfahren, war, glaube ich, der Erste, der mal in so eine große Westsendung durfte. Und ich dachte immer, einmal dahin und dann sterben. Wollte natürlich nicht sterben, aber so. Und als ich das sang, wie ein Stern dort, habe ich wirklich gedacht, wie viele Leute wären jetzt gerne an meiner Stelle und wären hier, ne? Ja. Wie viel Einblick hattest du ins Musikgeschäft der BRD eigentlich? Hattest du da schon ein bisschen Einblick? Ja, ich war ja bei Phonogramm und da gab es damals noch so Leute, die den ganzen Tag Ami-Musik und aus aller Welt gehört haben und dann rausgefiltert haben und sagten, hier ist ein Lied von Paul Anka, hatte ich eins. Ja. Eine schöne Nummer war das. Heb die Scherben mit mir auf, hieß das. Kunze hat den Text gemacht, drüben der Text. Ah, Michael Kunze. Und Michael. Und was wollte ich sagen jetzt? Zum Einblick in die... Ja, genau. Und als ich dann natürlich bei der Plattenfirma war, durfte rüber, aufgenommen haben wir es bei uns, das Urband, glaube ich auch, und auch gesungen habe ich es bei uns. Und die waren auch immer sehr begeistert, wie das klang. In Klammern, der Osten, ja. Geht ja. Und zum Beispiel auch Zwei schöne Jahre, das war von Trafi Deutscher. Das hieß Santo Domingo, hieß das eigentlich erst. Da haben sie dann einen deutschen Text drauf gemacht. Text finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber na gut. Das Lied ist aber sehr viel gelaufen, weil die Leute haben das so für sich genommen. Ich denke an anderthalb schöne Jahre nicht so unbedingt bei der Armee, aber ist ein anderes Ding. Aber ja, es war eine gute Nummer. Sehr hoch, singe ich ungern heute noch. Aber wenn es unbedingt sein muss, singe ich das zwei Töne tiefer. Es gab ein Interview von 1989, das war ja so eine verrückte Zeit auch. Da sehe ich vor mir, ich habe es dir auch mitgebracht als Tonkonserve oder als Bildkonserve. Da wurde schon ein bisschen diese Sache besprochen. Also da hast du hast den Beispiel Schlümpfe genommen. Die BRD-Künstler sind so ein bisschen die Schlümpfe im Vergleich zu den Ami-Künstlern und die DDR-Künstler sind dann die Schlumpfschlümpfe. Die Unterschlümpfe. Unterschlümpfe. Das habe ich zu Roland Neuner gesagt, weiß ich wie heute noch. Und Roland wollte ja nach Amerika. Der hat gedacht, die warten alle auf ihn. Und wir haben so ein bisschen gefeixt und ich habe gesagt, Roland, wir sind, also was du gesagt hast, jetzt von der BRD aus gesehen die Schlümpfe und von Amerika sind wir die Unterschlümpfe. Die wollen es ja nicht, um Gottes Willen. Ja, aber wir können doch jetzt überall hinfahren, sagte er dann. Und dann kam eben ein Spruch, es wird so kommen, und es ist ja tatsächlich so gekommen, dass wir jetzt erstmal 2-3 Jahre warten werden und warten müssen, weil all die, unsere Hörer, nicht im Westen durften. Wir durften ja dann und wann vielleicht mal fahren, aber die durften nicht fahren und die werden erstmal alle nach Malle fahren und sonst wohin. Und wenn die wieder zurückkommen, werden sie sich überlegen, ach, wir hatten oben ein paar Sänger. Und dann, und so ist es ja auch gekommen, also war erstmal 2-3 Jahre Ruhe und dann hat es sich langsam wieder aufgebaut. Das ist aber ganz normal. Wenn ich als Wie hat Lindenberg gesagt, was sind wir? Oh, da komme ich jetzt auch nicht weiter. Entschuldigen Sie, Sonderzug nach Pankow. Ja, aber wir sind die Oberindianer oder sowas. Die Veronika. Ja, die Schlümpfe auch nicht, aber... Hat er irgendwie einen guten Begriff gehabt für die Schlager Heinis, ne? Ja. Jetzt kommt es langsam auch bei mir. Ich mag ja sowas. Ich finde, meine Kollegen nehmen das ja alles ernst. Die sind da tief traurig, wenn sie beleidigt werden. Aber ich finde das schön, wenn sie mich beleidigen. Ich mag das. Ja. Nee, aber was wollte ich eigentlich sagen? Schlageraffen waren es. Die Schlageraffen. Danke. All die Lindenberg-Experte. Ja. Singen werden ihren ganzen Schnurz zum Vortrag. Genau so. Ehrlich, wunderschöne Nummer. Und warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Warum bin ich dabei? Weil es dann um die Schlümpfe und um die Unterschlümpfe geht. Da nimmt es ja im Prinzip dann vorweg. Genau, und er hat es gesagt und so ist es auch gekommen. Und man muss, wenn man als Schlagerfuzzi schon mal die Gelegenheit hatte, weil man, wie die Sportler auch, in den Westen durfte, ne? Für irgendeine Sendung, wenn man durfte, dann sollte man auch die 2-3 Jahre mal sich zurückziehen und sollte sagen, jetzt sind die Hörer dran. Jetzt müssen die erstmal raus. Und das habe ich so gesehen und es ist auch so gekommen. Und wir spielen jetzt was für die Heimat. Jetzt sind deine Flüsse in silbernes Band. Hier kommen die Sonne und Regen zustand. Hier lernst du die Sprache, hier kennst du dich aus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hier lernst du die Sprache, hier kennst du dich aus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hier tanzt dir im Herbstwind das buntfarbene Laub. Hier zaubert der Winter dir Schnee auf den Staub. Hier ruft dich im Frühling die Lerche hinaus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hier ruft dich im Frühling die Lerche hinaus. Hier lebst du, hier bist du zu Haus. Hallo, hier ist Frank Schöbel, ihr hört Radio DDR 1, übrigens einer meiner Lieblingssender, wenn nicht sogar der Lieblingssender. Frohe Weihnachten! Zu Gast bei uns Frank Schöbel, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir fliegen mit dem Wind, das war so mein erster richtiger Hit, den ich von dir gekannt habe, als ich damals so angefangen habe, als Nachwuchs-Schallplattenunterhalter die Wertungssendungen regelmäßig zu verfolgen. Und mittlerweile habe ich ja so nachgesammelt und bin auf deine 1981 erschienene Langspielplatte gestoßen und die finde ich durchweg brillant. Das ist eine richtig gut gemachte LP, die ist, würde ich heute als meine Lieblings-LP von dir bezeichnen, da ist Ich liebe dich drauf. Aber zum Beispiel auch der Titel Zwischen Angst und Liebe. Was kannst du zu dieser Platte sagen? Oh Gott, ja, ich sitze zu Hause und überlege, was mache ich nun? Ja. So geht es erstmal los. Und dann suchst du dir Themen. Und ich weiß, hier habe ich mit Burkhard Lasch hat viel gemacht, Texte. Und ich habe immer, erst die Musik gemacht. Und dann haben wir überlegt, was machen wir darauf? Oder wir hatten eine Zeile und sagen, das wollen wir auch machen. Und wenn die Zeile da ist, das können wir mal nehmen. Ja, ich liebe dich zum Beispiel, die Zeile. Dann weiß man ungefähr, was hingeht. Das finde ich ein sehr schönes Lied. Das habe ich auch neu gemacht. Ein bisschen rockiger, ein bisschen mehr Bumm, also im Refrain dann, wenn es groß wird. Damals war es eben nett zu der Zeit, ne? Auch nicht ganz schlecht. Hat natürlich Burkhard ein bisschen an seine Liebe gedacht und auch für mich geschrieben. Wir waren damals sehr befreundet und naja, dann, was war denn noch drauf? Dein Prinz, auch eine schöne Nummer, so eine Country-Nummer, so eine weiche Nummer, ne? Gestern war noch mein Freund, ne, auch keine schlechte Nummer. Auch Zwischen Angst und Liebe hatte so ein bisschen Phil Collins-Touch, finde ich. Genau, das wollte ich auch so, vom Urband her. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, Sickel, oder wer das arrangiert hat. Hat er sehr gut gemacht, sparsam, mit dem Riesengong, den habe ich noch nebenan. Da ruft der Nachbar, der kleine Nachbar immer, ey, machst du mal wieder einen Gong? Und dann haue ich rauf und dann scheppert das hier. Kommen sie alle aus ihren Häusern und denken, es ist Krieg. Ja. Ich liebe das, wenn es so kracht und bumst. Ja. Dann Leg dich in meine Träume, war auch ein schöner. Ja, das war auch ein Hit. Ja, vielleicht, ne? In der Nacht, auch sehr schön. 17, ja, in der Nacht finde ich nicht so gut. Mutter, ach, Mutter ist auch ein Lied. Eigentlich eine schöne Musik. Und da ging es immer da. Und da hat er drauf gelegt, Mutter. Mutter. Und so. Und ich singe das in irgendeiner Sendung, ich glaube zum Muttertag. Und da ist Herrich da. Mhm. Und Holf Herrich und kam vorbei immer und sagte, Mutter, und dann ging er weiter. Dann kam unsere liebe Helga Hahnemann, ja. Mutter, und ging er weiter. Das fanden sie ein bisschen komisch. Ein bisschen auch. Ironie wurde dir ja, dann zuteil. Und da muss ich immer dran denken, das Lied singe ich nicht mehr, aber es ist eigentlich ernst gemeint und schön auch. Der Text ist wirklich sehr schön, weil man nimmt sich vor, ja, zur Mutter zu gehen und ach, ist was Wichtiges. Heute ist ein Interview, da kann ich nicht und so. Und dann, ach, der Nachbar hat, weiß ich was und so. Und ja, und gehst nicht hin. Und dann steht drin, morgen nehme ich mir Zeit und dann erzählen wir uns alles. Denn weiß ja jeder, irgendwann ist das Leben zu Ende und dann war das mal. Dann hat man viele Vorsätze gehabt. Und also das ist ein sehr schönes Lied in die Richtung. Mutter. Von der Platte, wovon ich träume. Wir spielen jetzt aber zwischen Angst und Liebe. Richtig. Mutter spielen wir auch in der Sendung, das verspreche ich schon mal. Okay. Zwischen Angst und Liebe fand ich einen Traum, fand ihn Sehnsucht und Vertrauen und in deinen Augen fand ich mich. Zwischen Angst und Liebe ging ich manchen Weg, gab es manche Narbe, die man mit sich trägt. Alles wäre sinnlos ohne dich, ohne dich, ohne dich. Glück, diese Welt ist wie Glas. Hält uns und macht auch vom Leben. Ist wie die Blume im Wind. Glück, diese Welt ist wie Glas. alle Wege will raus. Mutter, ich habe es nie wie jetzt gespürt, dass der bleibt, viel verliert. Mutter, wusste nur, dass du mich liebst. Mutter, dachte dran durch deinen Brief. Mutter, morgen komm ich vorbei, morgen nehme ich mir frei und bin den ganzen Tag bei dir. Wir nehmen uns dann Zeit für das, was man liebt. Als wäre alles gut, doch es ist ein Mut, ich kenne dich. Mutter, zwischen den Zeilen lese ich, fühlst dich allein, brauchst jetzt mich. Mutter, möchtest wissen, was ich tue. Mutter, bist zufrieden, hör ich dir zu. Mutter, morgen komm ich vorbei, morgen nehm ich mir frei. Angst und Liebe, Frank Schöbel bei uns. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. In den späten 80er Jahren gab es ja nochmal so eine junge Generation Popmusiker. An Ines Paulke denke ich, Inka natürlich, auch Tino Eisbrenner, IC, viele davon laufen auch noch heute in unseren Programmen. Wie hast du das damals wahrgenommen, so als die nächste Generation? Naja, es war die Bong-Zeit, ne, wo im Fernsehen Bong lief. Und die habe ich natürlich alle wahrgenommen. Bummi wohnt ja hier um die Ecke. Inka sowieso, ja, schon dadurch, dass ihr Vater ja für mich auch geschrieben hat. Ja, Ant Bausheim. Und ich habe die alle wahrgenommen und habe immer gedacht, ja, das sind ja dann auch deine Gegner mehr oder weniger bei Bong, musst du auch was tun. Und ich hatte ja da Glück mit Mir fliegen mit dem Wind und mit Ojak, der zu Hause bei mir, ich hatte Mischpult damals schon, und der also wirklich schon gezaubert hat. Also Demos gemacht hat, die klang manchmal besser. Und ich sagte, nee, jetzt bist du aber weit weg davon, ja, weil Musiker machen dann immer was Neues und es wird immer noch jazziger und immer noch schöner, aber du sagst, du bist am Thema vorbei, weil die Leute wollen das so hören. Also ich will das, ich habe mich daran gewöhnt jetzt so. Und ja, gab es schöne Lieder auch und die haben, ach, von IC sollte ich, glaube ich, der Mann im Mond singen. Das hat er mir angeboten und das fand ich jetzt für mich nicht so passend damals. Und dann hat er das so, Gott sei Dank. Das ist einer seiner größten Hits geworden. Genau, ja. Ich glaube, es war das Lied, ja. Ja, die habe ich natürlich alle wahrgenommen und waren meine Gegner und ich habe gesagt, ich den Kampf aufgenommen. Ich werde mich, ja, dagegen wehren. Ich werde auch gute Lieder machen. Und dann kam der Herbst 89. Wie hast du den erlebt? Ja, Achso, jetzt dachte ich schon, der Herbst kam ja erstmal. Und du meinst noch nicht den 9., ne? Ich meine schon so die Zeit, ne? Also ja, die Zeit davor, weiß ja, sitzt ja jemand hier, der damals die Resolution mitverfasst hat, den halben Teil geschrieben hat, wenn ich das richtig erinnere. Kleinen Teil. Also ich sage mal jetzt Jürgen Eger. Der Kollege Jürgen Eger ist ja mit im Raum, genau. Und die anderen beiden, Menschen Wenzel, haben den Rest, glaube ich, geschrieben. Wenzel mehr, ja, ja. Und naja, dann trafen wir uns und ich werde nie vergessen, das war in Pankow, glaube ich. Ja, im Weißen See, in so einem großen Kulturhaus oder? Wir waren jung, das sah auch so aus, stimmt, ja. Und da war einer, ich weiß nicht, ob der Kosanke hieß, aber dem fehlte die Hand. Das ist nicht sehr schön, aber es irgendwie war das für mich so bezeichnend, weil er sagte, Schluss, hier gibt's kein Treffen. Und Musiker rauchen und machen so ein bisschen die Asche ab, weißt du? Um nicht zu sagen, und haben ein Bier in der Hand und sagen, Moment mal, geh mal weg, ja. Wir gehen jetzt hier rein und wir machen das. Aber das erinnere ich noch, das war ja spannend. Und er hat es natürlich gleich verpfiffen, aber das war gar nicht nötig, weil am nächsten Tag war der Ding ja dann mehr oder weniger schon geschickt an alle möglichen Institutionen, ZK, ans Ministerium des Innern, an die Kultur und ans Fernsehen und ans Radio und überall hin. Und ich weiß noch, dass die Tamara Danz auch so ein bisschen wortführend war da und gesagt hat, ging es noch um ein paar Formulierungen, ob man die ändert und so. Also ich rede hier von der Resolution. Von der Resolution. Die ganze Zeit. Und das war, heute würde man sagen, eine spannende Zeit. Heute ist ja alles spannend. Ja. Da ist doch gar nicht spannend, wa? Aber die war wirklich spannend und ja, man ging nach Hause und jeder sollte das eigentlich auch vor seinem Konzert vorlesen. Ich habe das auch 2-3 Mal gemacht. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich mache es nicht, weil die Leute kommen und haben bezahlt und wollen abgelenkt werden, wollen fröhlich sein. Und ich habe in meinen Konzerten da schon so eine Sache gemacht, wo mein Stefan immer sagte, mein Gitarrist, Alter, wenn du das noch lange machst, haben wir bald keine Mucken mehr. Hieß, ich habe 28 Jahre die Umwelt verschmutzt, so habe ich gesagt. Wir haben einen Richter gehabt und der Staatsanwalt war stets im Wald. Er ist schon in Ungarn, damals sind die alle abgehauen. Ja. Ich habe ihn nur flüchtig gesehen, haben wir gesagt. Und alles so ein Scheiß, aber Spaß gemacht. Und ich habe immer, waren auch zwei von der zwei Schöffen, die haben wir auf so, die schaukelten so, weißt du, so eine Köpfe, die konntest du anstoßen, dann schaukelten die vor und zurück. Die sind aus dem, wie hieß das damals bei uns, nicht Bundestag, sondern aus dem Volkskammer. Die nicken, weißt du, die nicken ja alle da ab, was du auch gesagt. Also war durch und durch lustig und geantwortet habe ich immer mit musikalisch. Also wenn du sagst, ja, das ist Zusammenrottung, die Fans in einer macht. Mehr als 7 oder 8 und so. Und am Schluss kam dann eben, was haben wir daraus gelernt aus der Verhandlung? Wir brauchen keine Lügen mehr. Das spielen wir jetzt auch gleich. Das kam am Schluss. Und ich hatte also zu der Zeit eine Platte gemacht in Hamburg, durfte hinfahren und hatte mit Dr. Bernd Meininger, der schickte mir 12 Texte, unter anderem »Wir brauchen keine Lügen mehr«. Aurora war damals mit und sagte, ey, das ist ja genau das, was wir empfinden. Er konnte es gar nicht so gesehen haben. Für ihn war es ein Liebeslied. War ja. Aber, naja, wir haben ja immer hinter den, wie sagt man, fällt mir das Wort nicht ein? Zwischen den Zeilen gelesen. Also zwischen den Zeilen gelesen. Das war spannend. Ja, genau. Und dann praktisch, eigentlich durch die Unterschrift, war es dann ja auch irgendwo klar, wo man steht. Und wenn das Lied dann kommt, dann hat es ja plötzlich auch eine andere Bedeutung. Es bekam dann aber alles sehr schnell eine ganz andere Dynamik. Ja, ich weiß noch, dass DT64 die gespielt hat und die haben das gespielt an eine Konferenz oder so, die Frau von Erich, wie hieß sie? Margot, die war doch stellvertretende Volksbildungsministerin. Verbildungsministerin, genau. Und da hatten sie so einen kurzen Speech gemacht und dann haben die dran gespielt. Wortlos. Da haben sie erstmal wieder eine Woche gesperrt. Und so wurde das Lied immer gesperrt und gespielt, gesperrt und gespielt. Auch sehr gut. Und ich denke jetzt gerade so spontan an die Fenzen, eine macht sieben oder acht. Und dann, wenn es geht, noch aus verschiedenen Kernfamilien. Aber über das Thema wollen wir ja vielleicht im nächsten Jahr spielen, wenn sie uns den YouTube-Kanal sperren. Jetzt spielen wir, wir brauchen keine Lügen mehr. Frank Schöbel. Wir verschweigen uns nichts mehr, denn wir haben gelernt. Durch Verschweigen verliert man sich. Und wir drehen jedes Wort nicht mehr um, um zu sehen, was darunter verborgen ist. Und wir sperren uns nicht mehr ins Lügendickicht ein, wo wir selber gefangen sind. Ich glaub dir, weil ich lieb, liebe, weil ich glaub und die Zweifel vergangen sind. Seit die Wahrheit in uns wohnt, ist ein Wort nicht nur ein Wort und wir lieben uns wie nie vorher. Wir brauchen keine Lügen mehr. Wir brauchen keine Lügen mehr. Vor dem Verrat vertrauen wir zwei uns an und wir geben uns völlig preis. Ohne Angst vor der Nacht umarmen wir uns, bis die Sonne die Nacht zerreißt. Seit die Wahrheit in uns wohnt, ist ein Wort nicht nur ein Wort. Und wir lieben uns wie nie vorher, denn wir brauchen keine Lügen mehr. Wir brauchen keine Lügen mehr. Wort nicht nur ein Wort und wir lieben uns wie nie vorher, denn wir brauchen keine Lügen mehr. Wir brauchen keine Lügen mehr. Vertrauen im Fans, sie geben dir wieder Mut. Und wenn du es dann gepackt hast und kommst groß raus, ist der Dank minutenlang ihr Applaus. Die Fans sind deine Macht. Und sind es auch nur sieben oder acht. Hallo, hier ist Frank Schöbel, ihr hört Radio DDR 1, übrigens einer meiner Lieblingssender, wenn nicht sogar der Lieblingssender. Weihnachten in Familie, sieh, wie die Kinder sich freuen. Wenn wir die Silbersterne auf ihr Bäumchen streuen. Noch wärmer als die Kerzen strahlt so ein Augenblick. Ich wünsche dir von Herzen Frieden und viel Glück. Frank Schöbel zu Gast. Wir hatten ja schon erzählt, dass du auch moderiert hast und sehr, sehr lange auch für den MDR die Weihnachtssendung. Jahrzehntelang lief die immer zum Heiligabend. Ich habe da auch oft reingeschaut. Wie haben sich die Medien deiner Meinung nach so verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Ja, das ist aber wirklich eine ganz große Frage, müssen wir ja ausholen. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Ich hatte mit der Sendung wirklich eine Nische und die war ja, ich habe die dann auch von Zeit zu Zeit ein kleines bisschen verändert. Erst haben wir damals mit Aurora und den Kindern 85 Weihnachten Familie gemacht. So. Das war im Prinzip bloß, die Lieder haben wir genommen, da war kein Gespräch dazwischen, war ein Lied und in Klammern so gemacht wie Weihnachten, wie feiert man Weihnachten in Deutschland, sage ich jetzt mal. So. Das war ein Riesenerfolg. Inzwischen haben sie über 2 Millionen verkauft, Platten. Davon ist er wirklich die meistverkaufte in der DDR gewesen und wird ja immer noch als CD und so weiter. Dann, ich glaube 92 war es, kam Udo Voth vom MDR auf mich zu und sagte, wollen wir nicht die Sendung weiterführen? Aurora meinte, man sollte sowas im Leben nur einmal machen und nicht als Kaugummi. Ja? Okay. Und ich sagte ihm, ja, aber ich weiß nicht wie und so, so ausweichend, wie man das manchmal so macht. Und dann mach doch mal, gib doch mal dem, der soll mal was schreiben. Und dann schrieb er was und da war das im Prinzip, die Türe geht auf, es fliegt mal ein bisschen Schnee durch die Gegend und Zander kommt so, Mensch, wie geht's denn? Ja, mir geht's gut, was machst du Weihnachten? So, ja, dann erzählt er, immer, jeder erzählt das selber eigentlich und dann singt er ein Lied, bumm. Nee, sag ich, sowas mache ich nicht, das finde ich nicht gut. Jetzt war inzwischen schon Anfang Dezember und Udo hatte so einen kleinen Bart und zupfte unten an dem Bart und sagte immer, aber das haben wir jetzt schon an, wollen wir, ist egal, dass über uns jemand wegkriegt. Das macht nicht. Ja, das machen die mal manchmal so, ohne uns zu fragen, aber ist so. Genau. Sehr merkwürdig in dieser Zeit, fliegen ja, sie. Genau. Ja, dass sie überhaupt fliegen. Vielleicht überwachen sie uns. Ja. Udo hatte gesagt, du, unser Chef, und damals war der Chef einer aus dem Westen beim MDR, wir müssen den Chef jetzt irgendwie austricksen, weil das steht schon, das ist schon geschrieben, die drucken ja vorher schon los. Wir müssen das jetzt machen. Wie jetzt? Wir müssen, oh Gott. Na gut, wir fahren ja auf Mucke mit meinem Freund Peter Lorenz und im Auto fangen wir an zu spinnen. Ich sitze am Lenkrad und der schreibt immer ein bisschen mit rein. Und dann haben wir 6 oder 3 Weihnachtsmänner erfunden, 3 Weihnachtsfrauen und 5 Weihnachtskinder. Und dann haben wir auch erstmal in der ersten Sendung erstmal alles das genommen, was schon da war. Da, ich hatte noch einen Kessel gemacht, einen Weihnachtskessel, da haben wir auch was rausgenommen. Und von dem, was vorher war. Und vielleicht noch 2, 3 Lieder schnell geschrieben. Also schnell. Ein Eins ist sehr schön, einmal im Jahr, das finde ich wirklich ein schönes Lied. Das habe ich da geschrieben noch und vielleicht noch ein anderes, weiß ich jetzt nicht. Und dann haben wir die Sendung gemacht. Ja, ein Jahr später haben die gesagt, jetzt geht's weiter. Und dann haben wir wieder Weihnachtsmänner gemacht und dann haben wir das Sketch dazu geschrieben. Und dann war das lustig. Und dann hatten wir einmal sogar die höchste Einschaltquote überhaupt bisher, irgendwas 35 oder 36%. Das ist ja wirklich Wahnsinn gewesen damals. Und ich weiß auch, dass die Mitwirkenden, ich meine, gesagt, die hinter der Bühne sind, die Kameraleute und Maske und na, alles, was wir kennen, die heulten dann, weil die gedacht haben, das ist Schluss. Die haben richtig Weihnachten gefeiert, haben gedacht, wir werden eh abgewickelt und jetzt ist Schluss. Und, aber zum Glück ging das weiter und irgendwann sagte eine Freundin von uns, von Aurora und mir, es ist alles so rot immer im Fernsehen, die ganzen Weihnachtsmänner. Irgendwie nervt das. Und dann kam ja die Scheidung und von der Rohr und dann haben wir gesagt, nee, wir werden jetzt den Leuten nicht was vorspielen und das weitermachen, jetzt ist Schluss. Dann war 2 Jahre Ruhe, dann kam wieder Udo Voth an und ich so, willst du nicht doch wieder, mach's doch alleine und dann hieß es dann Fröhliche Weihnachten mit Frank und das haben wir dann auch, das Fröhliche haben wir auch genommen als Credo oder wie man es immer sagt, ja, zieht sich jetzt auch durch. Weihnachten passiert ja bei vielen, da heulen sie auch alle und denken an ihre ganzen Schandtaten, die sie gemacht haben im ganzen Jahr. Und dann kommen die alle hier, die ganze Verwandtschaft, ja, und dann wird sich gestritten und gekloppt und entweder gesoffen und danach ist gekloppt oder auch nicht. Vielleicht wird es ja auch schön, na dann ist es ja schön. So, und irgendwie sollte das auch alles so sein. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wäre aber auch gut, wenn ich mit den Kollegen zu Hause sitze, wie wenn es bei mir wäre, da haben wir extra so was gebaut, mit Holz und so weiter. Ich habe auch Bilder mitgeschleppt von mir, habe die hingehangen und Pokale und irgendwelches Zeug, was dann noch mit hinten so. Ein Nussknacker, der sieht aus wie Schöbel und so. Niedlich hat jemand gemacht, wirklich ganz schön. Also so, und dann war das so zweischichtig, also das war einmal die Show, also das Lied wurde aufgezeichnet in entsprechendem Showlicht oder im Wald und wenn es schneit und bla bla bla. Ein bisschen, ich sage mal so, Hollywood für Arme war das, ne? Also war schon ziemlich gut eigentlich gemacht. Und dann die Schneelandschaft und so. Und der Weihnachtsmann von mir aus auch noch und Frau Holle auch noch. Und dann später habe ich gesagt, jetzt reicht's mit Frau Holle. Jetzt ist die Märchenfee da, das war dann meine Tochter mal auch 2-3 Sendungen. Und im letzten Jahr habe ich die letzte Sendung gemacht. Dazu. Ja. Weil ich finde, ich habe über 100 neue Weihnachtslieder geschrieben. Das ist doch krank. Ich meine, wenn sich hinsetzt, fällt ja so viel gar nicht ein. Muss ja immer anders sein. Und es war anders. Und der, vor allen Dingen hat der den Text, meisten Text hat Peter Lorenz geschrieben, also Hut ab. Ich habe fast alle Musiken geschrieben oder überhaupt alle. Und dann haben wir über 300, 400 Sketche geschrieben. Und dann sagst du, irgendwann ist mal Schluss. Das quält sich dann und sagen die Leute, edle Leute sagen, kennt man ja, aber wann hört denn auf? Ne? Haben wir lieber jetzt. Und ja, dieses Jahr gibt es eine Zusammenschnittsendung, aber die habe ich nicht gemacht, die hat es Fernsehen gemacht. Ich weiß nicht, wie das ist. Und zur Frage zurück, wie hat sich die Medienlandschaft dann verändert? Ja, die ganze? Bin ich geschickt vom Thema abgewichen. Ja, aber ausführlich und geschickt. Ja, das war erstmal zu Weihnachten. Also da wollte ich sagen, kurz gesagt, wie ich jetzt lange gesagt habe, war das die Nische. Ja. Ich hatte es gut, wir konnten wirklich alles machen. Ja. Selten, ein, zwei Mal, sie mir reingeredet haben, sagen, das können wir jetzt nicht hier, so, ja, das kann man nicht. Aber im Moment ist es so, dass ich war ja neulich eine neue Sendung zu meiner neuen CD vorzustellen und ich wollte eben, weil die CD fast nur mit lustigen Liedern ausgestattet ist, wollte sowas machen. Ich finde, dass die Leute jetzt lachen müssen. Das brauchen sie ganz wichtig und Spaß haben müssen. Das ist nicht nur eine Ablenkung, das ist zum Teil Nonsens und Spaß und so. Dazu kann man ja viele Spaß machen noch in die Sendung integrieren und so weiter, habe ich mir auch schon so gedacht. Gut, und da wurde dann gesagt, wir müssen sparen. Aha. Gleich am Anfang, 2,5 Millionen. Und wir werden uns das mit Bleistift für nächstes Jahr notieren. Fand ich ziemlich arrogant. Und so ist das, ist das Ende sozusagen. So, da sind wir gelandet. Wir machen in diesem Jahr, hat er mir gesagt, noch 6 Silbereisensendungen. Ich habe nichts gegen Silbereisen, ist in Ordnung. Aber wenn man das nur sieht und wenn man dann immer die gleichen Leute sieht, und da sind wir jetzt gelandet. Ja, da kann ich auch nicht widersprechen. Ich habe noch so ein paar allgemeine Fragen, bevor wir noch einen neuen Titel spielen, den wir hier schon vorliegen haben. Was schöpfst du aus Musik? Also manchmal ist es so, ich stehe ja früh auf und will gar keine Musik hören. Ich höre keine Musik. Das Zugedudel mag ich nicht. Ich merke ja, wenn wir im Auto sitzen, höre ich meistens Inforadio. Na, was ist da los? Wo steht ein Blitzer und so weiter? Und auch manchmal interessante Sachen oder Deutschlandfunk oder so. Und wenn ich dann irgendeinen Sender höre, höre ich einen Titel und der nächste ist schon wieder, schaltet schon wieder weg. Und ich will nicht andauernd von Sender zu Sender schalten und das nervt mich. Finde ich, jetzt müsste ich ja zu euch kommen, ja? Den kriege ich, glaube ich, nicht bei mir im Radio. Im Autoradio leider nicht. Internet. Bin ich nochmal geschickt drum rumgekommen. Genau. Aber im Internet habe ich den mit großer Freude, das muss ich ja wirklich sagen, entdeckt. Habe ich ja erst entdeckt. Er sendet ja auch erst seit 7. Oktober. Ja, seit 7. Oktober. Also, nicht Radio, DDR1. Und wirklich interessante Mischung. Sehr mutig, finde ich, da steht, die Sängerin X mit ganz großen Leuten zusammen. Ach, und das war, das hätte ich vorhin auch noch sagen können, die haben eine Affinität im Fernsehen zu ausgesprochen Westleuten nur, ja, weil auch natürlich welche dran sind da, die von da kommen. Und wenn ich dann immer mal sage, dass sie in meiner Weihnachtssendung immer auch Leute von uns genommen haben, weil die Leute das, die in dem Sendekreis da wollen, unten bei uns in Sachsen, die wollen das natürlich in Thüringen und Sachsen-Anhalt, die wollen natürlich ihre alten Leute auch mal hören, genau das, was ihr auch macht. Das war auch die Motivation, eigentlich die Grundidee. Genau, und meine auch. Und da kann ich sagen, das verliert sich jetzt überhaupt bei dem Sender. Das ist sehr schade, eine traurige Entwicklung. Ich habe noch so 2-3 Stichpunkte. Ja. Bühnenanzüge. Ja. Hast du alle noch, gell? Ja, habe ich noch. Meinen ersten fast noch. Also ich habe die geordnet aus 16, 17, 18, 19 Jahre. Die hängen alle oben. Ich habe hier das Glück, dass über dem Studio, was hier hinter ist, ist nach oben noch so ein bisschen Raum geblieben und der ist schräg, aber da habe ich so Stangen gemacht, die 60er hängen ganz tief, die 70er und so weiter und die 80er und die 90er oben und da hängt zum Teil das ganze Zeug noch, ja. Toll. Neuseeland. Ja, Neuseeland, also war ich ja, mein Sohn ist ja ausgewandert und hat da, er lebt in einem Truck und hat sich ein Stück Wald gekauft von dem Restgeld und ja, das ist dann nicht so teuer und holzt den gerade ab und macht daraus was. So, natürlich holzt er nicht ganz ab, also weiß ich jetzt auch nicht. Und ich war dreimal dort und ich kann da jedem empfehlen, wenn er will. Ich warne allerdings vor dem, du sowieso, vor dem Überflug, ja. Das ist Wahnsinn. Und du sitzt da und du weißt nicht mehr, sind das noch meine Beine oder sind das schon vom Nachbarn die Beine? Ich habe keine Ahnung. So furchtbar ist das. Kannst du mir vorstellen. Das ist grausam. Aber das hat der liebe Gott sein Meisterstück gemacht in diesem Land. Es ist Hammer. Er macht auch Radio. Er macht auch Radio dort, ja. Ich habe es noch nicht gehört, aber du schon? Ja, ich habe es empfohlen bekommen. Ach so, guck an. Von Chris Dirk. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, gestern Nachmittag. Ach so, habt ihr gesprochen? Telefoniert, genau. Ja. Signierst du gerne Schallplatten? Gerne, es gehört dazu. Gut, ich habe den ganzen Sack mitgebracht. Okay. Noch eine Frage an mich? Nee, habe ich dir vorhin schon gestellt. Wer finanziert das alles, was ihr hier macht? Das ist tatsächlich selbstfinanziert. Es kann natürlich gerne mal ein Sponsor kommen, da streiten wir nicht. Sponsoren haben wir nicht. Werbung. Das ist falsch, das muss ich beantworten bei DDR 1. Das läuft auf einer Plattform, die heißt Laut FM und da kann man Radio anbieten, ohne dass man dann für das Radio bezahlen muss. Also die kümmern sich dann um die GEMA und alles. Und die schalten im Gegenzug Werbung ein. Bei Radio Marabu ist es anders. Radio Marabu ist tatsächlich vom Gründer, der ein Recht zum Glück, ein Herr mit einer gut laufenden Anwaltskanzlei ist und daher mit Urheber. Dann bist du was übrig. Da können wir das machen. Wir kommen jetzt noch zu dem Titel Klär das, ein neues Lied von dir. Das wollen wir jetzt zum Schluss spielen. Ja. Soll ich das nochmal sagen? Da kannst du nochmal ein paar Worte dazu sagen. Naja, es war ja wirklich so, ich sehe eine Fernsehsendung, da hat mich immer gefragt, was siehst du? Ja, ich erwähne sie jetzt auch nicht. Früh, weißt du, beim Kaffee trinken, zappst du durch, ist alles doof, das ist wenigstens lustig. Ich gucke mir die Sendung an, ich kann ja sagen, es war Frauentausch, aber ich guck mir das an, du musst schon lachen, siehst du, und ich gucke mir das an, kabarettistisch, du musst es kabarettistisch sehen, weil es irre ist. Das ist das pure Leben, was da manchmal stattfindet, ja. Und natürlich suchen sie auch Leute raus, die ein bisschen, ne, extrem positioniert sind und dann sich natürlich kaputt machen, ja. Und da ist wirklich eine große, dicke Frau und ein kleiner, dünner Mann, die gehören beide zusammen, sind verheiratet, da sagt der kleine, dünne Mann zu seiner großen Frau, guten Morgen, mein Schatz, da sagt die Frau, halt's Maul. Und das fand ich so cool, dass ich gesagt habe, ja, ist vielleicht ein bisschen hart, dass ich für alle kleinen, dünnen Männer, alle kleinen, dünnen Frauen dieses Lied, klär das, ich bin doch nicht deine Klärgrube, geschrieben habe. Da ist ein bisschen Rammstein mit dran. Ja, genau. Genau, das spielen wir jetzt. Denke ich an den Woody Allen Film, wo er seiner Frau eine Schachtel Pralinen, Tracy Allman war das, eine Schachtel Pralinen mitbringt, ja. Und sie wundert sich, sie denkt, er will sie zu irgendwas überreden und sowas und am Ende wirft er die Pralinen weg und sagt, sie sind für jemand anders. Danke Frank Schöbel, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, logisch, danke euch. Nicht deine was auch passiert, du willst den besten Deal. Hör auf, beende jetzt das Spiel. Klär das, ich bin doch nicht deine Klärprobe. Flitz aus, ich bin auch nicht dein Fundbüro. Ich bin dein Partner, nicht deine Regierung. Auch nicht die Müllabfuhr. Komm aus dem Krieg und endlich in die Spur. Got